Deutschlandfunk. Kommentar. Nach wachsendem Druck hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg einen demütigen Ton angeschlagen. Für den Missbrauch der Daten von Millionen von Nutzern hat er sich entschuldigt und angekündigt, die Daten künftig besser zu schützen. Für die Politik aber ist der Fall noch lange nicht erledigt. Am kommenden Montag müssen europäische Manager des Konzerns im Berliner Justizministerium Rede und Antwort stehen. Katharina Wilhelm kommentiert. Endlich ist er aufgetaucht. Fast 5 Tage lang war Mark Zuckerberg wie vom Erdboden verschluckt. Das Schweigen zur Datenaffäre wurde ihm schwer zur Last gelegt. Nun endlich ging der Gründer der Plattform in die Medienoffensive. Zahlreiche Interviews von New York Times bis CNN. Das ist ihm schwer gefallen, denn Zuckerberg hasst Interviews und das war ihm auch anzusehen. Doch hat Zuckerberg damit die Reißleine ziehen können, ist jetzt alles wieder gut? Nein, denn auch wenn sich Zuckerberg um Schadensbegrenzung bemüht, er bleibt Antworten schuldig. Warum wurden die Nutzer nicht schon vor 3 Jahren informiert, dass die Daten aus ihren Profilen nicht gelöscht wurden? Und dass nicht 270.000 Profile ausgelesen wurden, sondern 50 Millionen? Darauf hatte der Chef des größten sozialen Netzwerkes der Welt keine guten Antworten parat. Stattdessen entschuldigte er sich, schob die Schuld auf Dritte, die Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Zum Ende des Fernsehauftrittes beim Sender CNN wurde er sogar emotional, als er von seinen beiden Töchtern sprach. Es wirkte so ein bisschen, als wäre es seine letzte Waffe, die er zog, weil er sonst nichts in der Hand hatte. Das Problem ist, wieder einmal hat der gern als harmlos daherkommende Jungmilliardär Zuckerberg auch davon Abstand genommen, eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Denn es geht um zweierlei Dinge in diesem Skandal. Um Nutzerdaten, die ausgelesen und nicht wieder gelöscht wurden, und darum, was mit diesen gemacht wurde. Denn möglicherweise könnten diese Daten Donald Trump zum Wahlsieg 2016 verholfen haben, indem Cambridge Analytica sie ausgewertet und profilgenaue Werbung geschaltet hat. Nachweisbar ist das zwar nicht ohne weiteres, doch es hinterlässt einen faden Geschmack. Und eines ist auch klar, Facebook, das größte Netzwerk der Welt mit 2 Milliarden Nutzern, ist meinungsbildend. Wer hier postet, Falschnachrichten verbreitet oder Hasskommentare, der wird auch gehört. Facebook aber redet seine gesellschaftliche Verantwortung immer wieder klein. Möglicherweise sind diese Tage aber gezählt, denn auch amerikanische Politiker wollen, dass der Internetriese strenger reguliert wird. Die Reißleine muss offenbar von außen gezogen werden. Denn das zeigt für mich der Auftritt. Die Attitüde von Zuckerberg oder Facebook wird sich von selbst nicht ändern.